Protokolle 24.11. Der König der Juden darf sich von keiner Leidenschaft, insbesondere nicht von der Sinnlichkeit, beherrschen lassen. Tierische Triebe, die seine geistigen Fähigkeiten schwächen könnten, darf er niemals aufkommen lassen. Sinnlichkeit zerstört mehr als jede andere Leidenschaft die Fähigkeit des Geistes und die Klarheit des Blickes. Sie lenkt das Denken auf die schlechteste und am meisten tierische Seite der menschlichen Natur ab. Protokolle 24.12. Der Weltherrscher aus dem heiligen Samen Davids, die Säule der Menschheit, muss alle seine persönlichen Neigungen dem Wohle seines Volkes opfern. Unser Herrscher muss das Beispiel der Untadelhaftigkeit sein.